O, die ihr glaubt, gebt aus von den guten Dingen aus eurem Erworbenen und von dem, was wir für euch aus der Erde hervorgebracht haben, und sucht nicht zum Ausgeben das Schlechte davon aus, während ihr selbst es nicht nehmen würdet, ohne dabei ein Auge zuzudrücken, und wisst, dass Allah unbedürftig und lobenswürdig ist.